Erst als Ephraim sprach, gab es Furcht, denn es war ein Anführer in Israel. Aber es machte sich schuldig durch Götzenverehrung und verlor seine Macht. Zweiter, sie sündigen immer noch, indem sie sich aus ihrem Silber Götzenbilder machen, die Künstler herstellen. Sie beten diese Bilder an und küssen Stiere, wenn sie opfern. Dritter, deshalb werden sie schnell verschwinden, wie eine Morgenwolke oder Tau, der früh vergeht. Sie werden auch wie Spreu sein, die der Wind von der Tenne weht, oder wie Rauch, der durch ein Fenster zieht. Vierter, aber ich, der Herr, bin dein Gott seit der Zeit in Ägypten. Du kennst keinen anderen Gott und es gibt keinen anderen Retter außer mir. Fünfter, ich habe dir in der Wüste, in einem trockenen Land, Nahrung gegeben. Sechster, je mehr Nahrung sie hatten, desto satter wurden sie. Als sie satt waren, wurden sie stolz und vergaßen mich deshalb. Siebter, deshalb werde ich für sie wie ein Löwe sein und wie ein Panther am Weg auf sie lauern. Achter, ich werde sie angreifen wie eine Bärin, der man ihre Jungen weggenommen hat, und ihr Herz zerreißen. Dort werden junge Löwen sie fressen und wilde Tiere sie zerreißen. Neunter, Israel, wenn ich dich zerstöre, wer kann dir dann helfen? Zehnter, wo ist jetzt dein König, der dich retten kann, und wo sind deine Anführer, die dir Gerechtigkeit verschaffen? Du hast doch gesagt, gib mir einen König und Anführer. Elfter, ich gebe dir einen König in meinem Zorn und nehme ihn in meinem Zorn wieder weg. Zwölfter, Ephraims Schuld ist fest verschlossen und seine Sünde ist gut aufbewahrt. Dreizehnte, Schmerzen wie bei einer Geburt kommen über sie. Aber sie sind wie ein unvernünftiges Kind, denn wenn die Zeit gekommen ist, kommen sie nicht aus dem Mutterleib. Vierzehnter, soll ich sie aus der Macht des Todes befreien oder sie von der Unterwelt erlösen? Tod, wo sind deine Krankheiten? Unterwelt, wo sind deine Schmerzen? Ich habe kein Mitleid mehr. 15. Auch wenn Ephraim unter den anderen Stämmen wie ein fruchtbarer Baum ist, wird ein Ostwind kommen. Dieser Sturm des Herrn kommt aus der Wüste, sodass seine Brunnen und Quellen austrocknen. Ephraim wird all seine wertvollen Schätze verlieren müssen.